Der dem Buche hold, zeigt sein Gesicht, das blanke Gold. Ein Schäfer pflegt in reinen Quellen, ihm seine Bildung vorzustellen. Dem Tore, der dem Buche hold, zeigt sein Gesicht, das blanke Gold. Ein schmeichelnd Glas muss Doris lehren, sich selbst als Engel zu verehren. Auch Freunde, lasst uns klüger sein, bespiegelt euch in klarem Wein, in klarem. Schmeichelnd Glas muss Doris lehren, sich selbst als Engel zu verehren. Auch Freunde, lasst uns klüger sein, dann spiegelt euch in klarem Wein, in klarem Wein.